Erster König Nebukadnezar baute eine große Figur aus Gold. Sie war sehr hoch und breit. Er stellte sie in Babel auf. Zweiter, der König rief alle wichtigen Beamten zusammen. Sie sollten zur Einweihung der Figur kommen. Dritter, alle Beamten kamen zu der goldenen Figur. Sie stellten sich vor die Figur hin. Vierter, ein Diener rief laut, hört zu, alle Völker und Sprachen. Fünfter, wenn ihr die Musik hört, müsst ihr hinknien. Ihr müsst die goldene Figur anbeten. Sechster, wer nicht hinkniet, kommt sofort in ein heißes Feuer. Siebter, die Musik spielte und alle Menschen knieten nieder. Sie beteten die goldene Figur an. Achter, aber einige Männer gingen zum König. Sie sprachen schlecht über die Juden. Neunter, sie sagten zum König, König, wir wünschen dir ein langes Leben. Zehnter, du hast gesagt, alle müssen die Musik hören. Dann müssen alle die Figur anbeten. Elfter, wer das nicht macht, kommt in das heiße Feuer. Zwölfter, aber drei Juden hören nicht auf dich. Sie heißen Sadrach, Mesach und Abednego. Sie beten deine Figur nicht an. Dreizehnter, Nebukadnezar wurde sehr wütend. Er ließ die drei Männer zu sich bringen. Vierzehnter, der König fragte, ist es wahr? Betet ihr meine goldene Figur nicht an? Fünfzehnter, wenn ihr die Musik hört, müsst ihr hinknien. Sonst werdet ihr sofort verbrannt. Welcher Gott kann euch dann helfen? Sechzehnter, Sadrach, Mesach und Abednego antworteten dem König. Wir müssen dir keine Antwort geben. Siebzehnter, unser Gott kann uns aus dem Feuer retten. Er wird uns helfen, König. Achtzehnter, aber auch wenn er es nicht tut, wir beten deine Figur nicht an. Neunzehnter, da wurde der König noch wütender. Er machte das Feuer siebenmal heißer als Sonnstraße 20. Starke Soldaten fesselten die drei Männer. Sie warfen sie in das heiße Feuer. 21. Die Männer trugen ihre Kleider und Mäntel. So wurden sie in das Feuer geworfen. 22. Das Feuer war so heiß, dass die Soldaten starben. Sie hatten die drei Männer zum Feuer gebracht. 23. Sadrach, Mesach und Abednego fielen gefesselt in das Feuer. 24. Der König sah das und wunderte sich. Er fragte, haben wir nicht drei Männer ins Feuer geworfen? 25. Der König sagte, ich sehe vier Männer. Sie gehen frei im Feuer. Der vierte sieht aus wie ein Sohn Gottes. 26. Nebukadnezar ging zum Feuer und rief, kommt heraus. Die drei Männer kamen aus dem Feuer. 27. Alle Beamten sahen die Männer an. Das Feuer hatte ihnen nicht wehgetan. Sogar ihre Kleider rochen nicht nach Rauch. 28. Der König sagte, lob den Gott von Sadrach, Mesach und Abednego. Er hat seinen Engel geschickt und sie gerettet. 29. Niemand darf schlecht über ihren Gott reden. Wer es tut, wird bestraft. Es gibt keinen anderen Gott, der so rettet. 30. Dann gab der König den drei Männern gute Jobs in Babel. 31. König Nebukadnezar schrieb an alle Menschen auf der Welt. Er wünschte ihnen Frieden. 32. Ich will euch von den Wundern Gottes erzählen. Gott hat große Dinge an mir getan. 33. Seine Wunder sind sehr groß. Gott ist König für immer. Er bleibt Herrscher für alle Zeit.